Quasselstrip. Hallihallo und herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast. Heute mal in einer etwas kleineren Runde, aber nicht weniger gehaltvolle Kommentare können euch erwarten. Zum einen sind wieder dabei Big Timundi. Verbal bin ich anwesend. Und Vulpex aka Georg. Inzwischen bin ich auch physisch anwesend. Ja, und ich bin beides, sowohl geistig als auch physisch. Also ich glaube es zumindest, wer weiß. Ich bin nicht nur ein Geist. Ja, jedenfalls sind wir wieder hier, haben uns versammelt und reden wie üblich über Anime. Ich weiß nicht, wie viel ihr gesehen habt. Ich habe nur zwei Sachen wirklich gesehen, zwei neue Sachen. Ich versuche es gerade einzugrenzen. Zwei habe ich schon fix, wo ich weiß. Na, drei, wenn man sich die mit bei den Shortfilmen, den wir mit Sicherheit alle gesehen haben, auch noch mit dazu, dann sind es drei. Aber ich glaube, viel mehr war es gar nicht. Bei mir auch noch nicht so viel mehr. Ja, ich habe auch nur zwei. Also plus halt noch zwei Rewatches, aber sonst nichts. Ja, du hast schon erwähnt, den Kurzfilm, den wir wahrscheinlich alle gesehen haben. Ich nehme an, du redest von Shelter. Ja, genau. 6-Minuten-Ding von Peter sowieso. Oder heißt der Peter? Nee, der heißt anders. Wahrscheinlich Moment. Peter. Nein, Porter Robinson, genau. Ja, Porter Robinson, irgendein angeblich bekannter DJ, Elektrohaus-DJ. Ja, was halt so als bekannt durchgeht. Aber ja, keine Ahnung, da könnte es der bekannteste der Welt sein. Das ist Elektrohaus und damit habe ich keine Ahnung. Ich habe auch nicht wirklich viel damit zu tun. Ein paar Sachen kenne ich aus der Richtung, aber nicht so viel. Ja, was haltet ihr denn von Shelter? War ein Kurzfilm. Ich fand es gut, ich fand es nicht schlecht. War gut gemacht. Ich meine, es ist A1 Pictures, die können was Gutes machen, zumindest wenn Optik und Animation dabei ist, da sind sie nicht schlecht. Ansonsten war es ist halt ein Kurzfilm mit einer sehr einfachen Botschaft, die ja auch sehr deutlich rüberbringt. Der ist dann nicht irgendwie verschlagen, von daher völlig okay. Also er erzählt eigentlich dir sogar die Botschaft am Ende. Also ja, sag ich ja. Das ja, genau. Ist nicht wirklich subtil, sondern er nein, eigentlich liest er dir das, okay. Liest er quasi die Botschaft vor. Ja, ja gut, aber finde ich okay. Ich hätte sie sonst der wahrscheinlich nicht gekriegt, wenn dieser Satz am Schluss nicht kommt, wo ich mir dachte. Also, keine Ahnung. Ich finde Kurzfilme immer schwierig. So, die können so toll sein, wie sie wollen, aber wenn sind dann aus. Es sind halt nur Kurzfilme. Es so. Kommt drauf an. Also ich finde, es gibt durchaus einige Kurzfilme, die mehr halt damit machen oder die halt in ihrer Kürze eine schöne Geschichte erzählen können. Ich finde, Shelter ist halt einfach nur ein besseres Musikvideo irgendwo. Also ich finde es noch nicht mal wirklich einen Kurzfilm, in dem Sinne. Eigentlich ist es für mich nur ein Musikvideo. Für mich, ja. Da kann man, glaube ich, auch gar nicht widersprechen. Ich meine, das ist ein DJ, der dahinter steckt, der da, glaube ich, seine eigene Musik auch drunter legt. Gerade nicht genau. Und das war es auch schon. Also es gibt halt kurz vorher ein bisschen geredet und kurz nachher ein bisschen geredet. Also es könnte auch als Musikvideo durchgehen, weil inzwischen erzählen ja auch so viele Musikvideos irgendwelche Stories. Daher kann ich dir da nicht mal widersprechen. Aber finde ich, tut dem Ding jetzt nicht wirklich schlecht, dass man sagt, okay, der wird deswegen schlechter, nur weil es auch als Musikvideo durchgehen konnte und kein komplexer, tiefer gehender Kurzfilm ist. Was ich mir aber auch, wenn ich mir jetzt so denke, ja, es ist halt von einem DJ nicht erwartet hätte, dass da jetzt irgendwas tiefgreifendes, komplex geschriebenes kommt. Ja, Pikti, was sagst du denn dazu? Ja, ich schaue eigentlich relativ gern Kurzfilme an, weil da auch oft irgendwelche Sachen erkundet werden, die halt sonst in einer normalen Serie nicht unbedingt so funktionieren oder überhaupt sich getraut wird, sowas zu machen. Und ich habe mir dann auch nochmal zwei Sachen angeguckt. Einmal Raintown noch, was auch relativ gut ist. Und dann eben noch der She Is, über den wir vielleicht nachher auch nochmal kurz reden. Aber auf jeden Fall fand ich Shelter eher durchschnittlich. War ein paar nette visuelle Effekte, aber ansonsten nicht wirklich experimentell oder so. Ja, also sind wir sogar tatsächlich alle relativ einig, was das angeht. Aber wir können gerne über Where She Is reden, weil ich habe ihn nämlich nochmal rewatcht, weil Das war so, ich wusste nicht so mehr so genau, warum oder was mir an anderen Kurzfilmen so gefallen hat. Und da wollte ich das halt einfach nochmal gucken. Ich meine, Shelter, das sind 6 Minuten, das kann man sich jetzt angucken. Ich denke, eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, würden wir wahrscheinlich alle geben. Ja, ich denke, man sollte es sich anschauen. Einfach so, es ist so, es ist von einem Anime-Fan gemacht, der viel Geld hatte und zu einem Anime-Studio ging und gesagt hat, ich habe viel Geld, macht mir einen Anime-Kurzfilm mit meiner Musik. Und das Studio hat gesagt, wie viel Geld hast du? Und er hat gesagt, ganz viel. Und hat das Studio gesagt, ja, okay. So ungefähr stelle ich es mir vor und das kam dabei raus. Und ich glaube, der hatte da mit Sicherheit Spaß dran und für den war das mit Sicherheit boah, ein angehegter Wunsch, würde ich jetzt mal vermuten, aber. Ein DJ, das ist halt kein Schreiber, da steckt halt kein Satoshi Kon dahinter. Aber weil du meintest ja, dass Kurzfilme halt meist nicht so viel bieten. Ich weiß nicht, ob du Where She Is gesehen hast. Nee, aber also ich muss sagen, ich habe generell wenig Kurzfilme gesehen. Sie bieten mir persönlich nicht viel. Das glaube ich, habe ich falsch gesagt. Das sind Kurzfilme sind für mich, ich kann mir eigentlich so ziemlich jeden Kurzfilm anschauen, solange er nicht komplett langweilig ist. Weil das sind Kurzfilme, sind irgendwas so zwischen 10 Minuten, Viertelstunde meistens und die hat man immer irgendwie, dass man nur mal sagt, okay, man hat's gesehen, dann kann man sagen, so. Bei mir Ja, einfach noch nicht so perfekt da gewesen. ich finde, dass viele Kurzfilme halt etwas immer sehr konzentriert bieten können, was in vielen Serien oder selbst auch in manchen Filmen einfach viel zu lange ausgewalzt wird, was man eventuell nicht braucht. Bei Where She Is, finde ich, hat's einen sehr schönen Aufbau, es geht ja halt um eine Welt, wo Katzen und Hasen leben und Katzen können nur mit Katzen und Hasen nur mit Hasen zusammen sein und sowas. Und dann trifft sich ein Hase und eine Katze an irgendeinem Getränkeautomaten und der Hase verliebt sich in die Katze und so weiter. Und das ist der Beginn der Liebesgeschichte im Prinzip. Das ist jetzt inhaltlich auch nicht viel komplexer, aber da hast du halt zum einen keinen Dialog. Und ich finde es halt auch optisch wird da einfach mehr gespielt damit, sage ich mal so, wie als bei Shelter. Weil Shelter, es sieht zwar schön aus, aber es hat halt, es sieht relativ von der Art, wie die Szenen aussehen, relativ typisch aus. So. Ohne jetzt den anderen gesehen zu haben, ja, Shelter finde ich sieht sehr typisch, sehr, sehr klassisch aus. Das ist so Good Girl, schöne Welt, keine Ahnung, es sieht halt echt nach nichts Besonderem aus. Also, der hebt sich grafisch, optisch überhaupt nicht hervor von irgendwelchen, generell von irgendwelchen Zeichenstilen, die man so kennt. Also ich glaube, ich würde, bevor ich den empfehlen würde, deutlich mehr andere Kurzfilme empfehlen, einschließlich der kompletten Animator Expo, weil da einfach wirklich ausprobiert wurde und auch interessante Sachen gemacht wurden. Und Shelter ist halt, ja, es hätte halt irgendwie auch eine Serie sein können oder irgendwas. Es hat so eigentlich keine richtige eigene Note. Ja, und ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass am Ende tatsächlich die Botschaft so plump ist, weil, also bei Where She Is es zum Beispiel, ich meine, die ist jetzt auch nicht gerade filigran, aber die wird meiner Meinung nach deutlich graziler rübergebracht oder einen anderen Kurzfilm, den ich nochmal gesehen habe, House of Small Cubes, wo das ja auch ohne Dialog und wo die Geschichte ja auch sehr, sehr subtil rübergebracht wird. Und ich finde, das ist nicht so schwierig, sag ich mal, gerade bei Kurzfilmen. Aber ja, also ich bin sowieso gerade dabei, ein paar Kurzfilme mir nochmal anzugucken oder ein bisschen dann Sammlungen zusammenzusuchen an schönen Kurzfilmen. Und ich weiß nicht, Shelter ist, ich Es glaube, ist kein den. Kurzfilm, wie du sagst, es ist mehr ein Ja. Musikvideo, weil Ja. es passiert eigentlich nichts. Also kurz, weiß nicht, ob man Aber. spoilern kann, aber es passiert nicht viel. Es ist dieses Mädchen, das in ihrer Welt ist und dann kommen halt so Erinnerungen auf und das war's auch schon. Also passiert, von der Story her passiert nicht viel. Man kriegt nur so das Drumherum mit und da kann auch keine große, ich finde, da konnte auch keine andere Botschaft irgendwie groß kommen. War halt schon irgendwie so. Ja, aber Kurzfilme sind halt auch immer irgend so ein Bereich, in dem man sich wirklich ausprobieren kann. Und es gibt zum Beispiel Studio Ghibli-Kurzfilme, unter anderem mit so einem Engel und zwei Männern, die dann nachher mit einem Auto aus so einer, weiß nicht, besetzten Stadt oder irgendwas rausfahren. Und Also die Tradition für so Kurzfilme auch von renommierten Studios ist ja schon groß und es gibt ja auch immerhin dieses eine Studio, bei dem mir der Name jetzt nicht einfällt, die eigentlich nur Kurzfilme produzieren. Und von denen hatte ich neulich auch mal so eine McDonald's-Anzeige gesehen oder wieder gesehen, die auch nur irgendwie eine Minute dauert, aber im Grunde ähnlich viel oder wenig rüberbringt, wie eben dann Shelter. Und ich meine, das war eine McDonald's-Werbung. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht unterschätzen, das ist einfach von einem Fan gemacht, der einfach, glaube ich, zu was ich jetzt so auf Wikipedia, als ich das mal kurz überflogen habe, gelesen hat, keine große Erfahrung mit Schreiben, Geschichten erzählen hat, sondern der Musik macht. Weil das, also es wurde ja von ihm geschrieben, so wie ich das richtig. Ja, ich glaube schon. Weil ich Also weiß halt, ich denke, es ist einfach was gerade jetzt, es ist aktuell, aber ich glaube, in ein, zwei Monaten wird da keiner mehr drüber reden, weil es nee, gar nicht. Mit so. Sicherheit nicht. Ja, man kann sich es auf jeden Fall angucken, ist auch dafür nett gemacht, aber auf jeden Fall. Und ja, ist halt 6 Minuten lang und wird jetzt wahrscheinlich eben auch nicht irgend so einen Einfluss haben, außer vielleicht, dass da schon so eine leichte Komponente wieder reinkommt, wie in Zukunft Sachen finanziert werden könnten. Also zumindest mehr aus dem Westen. Ja, Netflix hat ja jetzt auch seinen eigenen Anime machen lassen. Also das ist sehr wahrscheinlich, je nachdem, wie das jetzt auch in Zukunft ankommt bei den Leuten, dass die Studios da mehr sich von den Fernsehanstalten lösen und dann irgendwie mehr auf Privatfinanzierung gehen. Ja, bin ich gespannt, wie es tatsächlich wird mit dem Netflix-Anime, wenn da mal der Fe wenn der mal rauskommt. Ja, was hast du denn noch gesehen? Dann fange ich gleich an. Wenn du Ja. möchtest. Ja. Ich habe gesehen, die letzte Folge, ich habe sie endlich nachgeholt, die letzte Folge von Kekkai Sensen. Der kam ja schon, weiß ich gar nicht, wie lange Ist schon raus. fast ein Jahr, oder? Alt, ja genau, der kam raus 2015. Ich weiß es gerade nicht, Anna. Der kam schon letztes Jahr raus. Da war das Problem, dass die 12. Folge doppelte Länge hatte und daher wurde da für ewig kein Sendeplatz gefunden. Und dann hat sich diese 12. Folge, glaube ich, um eine komplette Season verspätet. Also es kam irgendwie erst eine Season später raus, diese letzte Folge. Die habe ich es jetzt endlich geschafft nachzuholen. Und ich fand sie ziemlich antiklimatisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die, muss zugeben, ich habe nicht die ersten 11 Folgen wiederholt, sondern ich habe nur die 12. geguckt. Ich glaube, ich die 11. wiederholt, dass ich nochmal weiß, was so passiert ist. Hab dann die 12. geguckt und fand sie einfach schlecht. Also, weiß es nicht. Das war auch so, das sind, die haben 50 Minuten in dieser Folge verbracht. Und ich glaube, 3 Minuten lang siehst du nur, wie der Charakter in eine Richtung läuft, mit, glaube ich, immer wieder gleichem Hintergrund. Ohne dass was passiert, und er einfach nur drüber redet, ein bisschen, wo ich mir denke, das hätte man sich auch gerade echt schenken können, das hätte man auch mal kürzer machen können. Also es war so, hat sich für mich ganz komisch angefühlt. Ich fand die Folge leider überhaupt nicht gut. War sehr, es hat mich überhaupt nicht mehr gejuckt. Das war sehr schade, weil ich weiß noch, dass Folge 11 auf mich sehr viel besser gewirkt hat und auch immer noch sehr viel besser auf mich wirkt. Also ich fand die 12. Episode leider nicht, leider ziemlich schlecht gefallen. Und zu Aber Serie allgemein? verwirrend. Zu viel, man wollte zu viel und hat zu wenig gemacht, finde ich. Man hatte coole Charaktere, aber man hat nichts draus gemacht. Das hat man alles irgendwie liegen gelassen oder dann irgendwie ganz komisch abgewählt. Das war, wäre allgemein ist nicht schlecht, aber nichts, was ich jetzt unbedingt empfehlen würde, wenn ich ehrlich bin. Es war so eine visuelle Präsentation, die halt einfach irgendwie um die Ohren gehauen wurde, aber geschichtlich war halt nicht Genau. sonderlich viel da. Du wirst vom Visuellen wirst du total überfordert. Es gibt so, es passiert so viel, die sind so abstruse Bilder und Szenarien zum Teil, also die sie einfach durch dieses, dadurch, dass es ja diese Dämonenwelt gibt, ich glaube, dass es Dämonen sind, ich weiß nicht, die halt diese zweite Welt gibt und die Welt der Menschen, die irgendwie verbinden, können sie halt auch sehr viel machen. Und visuell ist es schon nett anzuschauen, keine Frage, aber die Story war leider ziemlich schwach, finde ich. Ja, ich habe auch nur eher Schlechtes davon gehört. Also würde ich mir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht angucken. Der wird wahrscheinlich auch dann bald untergehen, sag ich mal, was die Aufmerksamkeit angeht. Ja, ist es, glaube ich, schon. Ich wollte es nur mal aufbringen, weil es mich eben tatsächlich so gestört hat. Jetzt irgendwann mal geguckt, nachzuschauen. Das zweite, was quasi letzte Season dann beendet wurde, was mich überrascht hat, ich hätte gewettet, der hätte mehr Animes gehabt, mehr Folgen gehabt, war Nichimari Serai Senki Tenkyuu no Alde Ramen. Das ist im Endeffekt ein Der Anime geht um eine alternierende Welt, in der zwei Reiche miteinander im Krieg liegen. Und dann geht's eben um fünf, sagen, natürlich besondere Figuren. Und unser Hauptcharakter ist einfach ein sehr fauler, aber sehr genialer Mensch. Und der hat eine rothaarige Freundin, die extrem gut im Kämpfen ist und die von irgendeiner besonderen Kämpferlinie abstammt. Und die stehen kommen dann irgendwie in die Armee rein. Also sie will da rein und er will da eigentlich gar nicht rein. Er wird dazu gezwungen, mehr oder weniger. Geht halt so ein bisschen um den Krieg. Ich fand sie ganz nett. Ich fand sie in den letzten Folgen aber zu kurz. Das Problem ist, das ist eine Light Novel-Adaption. Man merkt so richtig so, du wissen willst, wie es weitergeht, kauf das Buch. Das war sehr schade. Also es ist so, das hat mich sehr geärgert, muss ich echt zugeben, weil ich hab eine hohe Affinität für. Ich mag dieses, geht ein bisschen auch so um Taktik, wie kämpfst du? Wie setzt du deine Leute richtig ein? Und da hab ich ein Faible für, gerade so für diese bisschen klassische Kriegsführung mit. Das spielt so in der Zeit, wo gerade erst so die Schusswaffen aufkamen und es noch keine wirklichen Scharfschützengewehre gibt. Die kommen da auch erst auf. Das hat mir dann doch ganz gut gefallen, auch so, dass es so ein bisschen so eine Art Magic, so ein bisschen Magie gibt. Fand ich ganz cool, aber es hat halt so bei 13 Folgen, du hast da so richtig gemerkt, so, okay, hier ist irgendein Kapitel zu Ende. Und jetzt würde eigentlich noch eine Story kommen. Jetzt kommt noch so. Also man weiß schon, da muss jetzt noch ganz viel kommen. Und das fand ich sehr schade. Ich habe das tatsächlich auch erst vor kurzem gecheckt, dass überhaupt keine neuen Folgen mehr kamen. Ich mir dachte so, irgendwie fehlt da doch was. Aber der ist wohl mit 13 Folgen aus. Fand ich sehr schade. An sich gefällt mir der Anime sehr gut. Wenn man sowas mag. Militär, Krieg, weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ein bisschen Magie noch mit rein. Dann kann man sich den gerne anschauen, aber es ist halt sehr nach 13 Folgen einfach aus. Das war sehr. Wie groß ist denn so, sag ich mal, der Anteil von Actionsequenzen oder so? Oder ist es mehr so Nein, Politik-Ränkespiel oder nein, es Taktik? geht, es ist, es, nein, es geht überhaupt nicht um Politik reingeschmiert. Es geht tatsächlich um Kampftag. Es geht darum, Beispiel, es ist gibt zwei Teams und die müssen sich gegenseitig. Also gibt einen Probekampf, sage ich jetzt mal. Und da ging es eben darum, die einen müssen verteidigen und die einen müssen einen Ausgang erreichen, die sind in einem Wald, in einem abgesperrten Gebiet. Die einen müssen einen Ausgang erreichen und die anderen müssen den Ausgang eben verteidigen. Dann geht es darum, wie schaffst du es, dass du gewinnst, obwohl du im Nachteil bist. Die Action-Sequenzen sind, glaube ich, so 50%. Na, das stimmt. 50% wäre echt viel, Nee, nee, aber. nee, warte. Die reine Action ist gar nicht so hoch, die ist immer sehr kurz. Es wird sehr viel erklärt, das ist immer sehr kurz, das ist sehr gebündelt, weil es eben nur um diese kurzen kleinen Scharmützel geht, die du dann gewinnst oder verlierst und dich dann wieder rausziehst. Darum geht's. Und wie du schaffst, die Actionanteile sind eher gering, sind aber da, finde ich, sind okay gemacht. Jetzt nicht irgendwie spektakulär, das ist kein Fate Stay Night Unlimited Blade Works oder ähnliches. Die sind okay at best. Mehr so um dieses so Taktik, funktioniert die Taktik, die du dir ausdenkst gegen denjenigen? Taktiert der andere und welche Dummheiten gibt es, sag ich mal. Gefällt mir sehr gut, weil er auch Leute sterben lässt, die vorher mal eingeführt werden. So, wo man sagt, das ist nicht sofort klar, dass die einfach stirbt. Könnte auch einfach nur eine unwichtige Nebenrolle sein. Aber es wird auch ein bisschen thematisiert, wie das ist, dass sie auf einem Schlachtfeld sind, dass es wirklich können da sterben und sie müssen Leute töten, nachher mit denen zusammenarbeiten und wie das so funktioniert. Ich finde es ganz gut gemacht. Mir gefällt es da ganz gut. Klingt auf jeden Fall interessant. Das ist so Bis offen jetzt endet, nicht ist halt ein überragend. bisschen ja, Anime-typisch, aber Genau, also da habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt, muss ich sagen. man darf jetzt nichts Großartiges über erwarten, es ist kein Meisterwerk, er ist okay, mir gefällt er, weil ich mag diese Art, daher finde ich ihn sehr gut. Ich glaube, im Gesamten ist er wahrscheinlich okay. Durchschnittlich würde ich sagen. Das offene Ende ist halt sehr schade. Es ist so, das Kapitel ist zu Ende, das ist zumindest immerhin kapitelmäßig schon schön abgeschlossen, aber er hört halt wirklich genauso auf, dass du sagst, okay, und jetzt geht's damit weiter. Ich hoffe, dass es vielleicht eine zweite Season gibt oder keine Ahnung. Ich fand es sehr schade, dass hier kein. Ja, dass es hier einfach aufgehört hat nach 13 Folgen. Ich hätte mir hier mehr gewünscht. Ja. Das Letzte, was ich gesehen habe, soweit ich mich erinnere, ist dann die zweite Staffel von Kuromukuro. Das sagt mir überhaupt Das, nichts. der lief letzte Season und ist mir auch tatsächlich nur deswegen bekannt gewesen, weil das einer der wenigen ist, die Netflix gekauft hat. Und eben direkt nachdem die Season fertig, Oberle, nachdem die Season fertig ist. Und ja, da ich nur, das ist ein Mecha-Anime. Glaube ich, trifft es am ehesten. So ein typischer Mecha-Anime. Darum, dass ein Typ aus der Vergangenheit in irgendeinem Würfel eingeschlossen wird und ein Mädchen berührt dann diesen Würfel. Und dadurch öffnet sich das und das ist irgendein uralt, das ist irgendein Samurai, der halt noch so komplett auskennt in der neuen Welt und dann wird der da eingeführt und dann gibt es irgendwelche Feinde und die müssen bekämpft werden. Und natürlich braucht man den Mekka und natürlich schafft nur dieses kleine Schulmädchen den Mekka zum Starten, weil sie ja den Typen da rausgeholt hat, irgendwie so in die Richtung. Geheime Schulmädchenkräfte. Na, es wird schon erklärt, das ist sie, es wird im Anime auch erklärt, warum sie das kann. Also es wird tatsächlich aufgelöst, warum sie das kann. Das ist jetzt kein warum Shinji Ikari Kraft, sondern das ist einfach nur in ihrem Fall zur falschen Zeit am falschen Ort und und noch ein paar andere Gründe. Er ist okay. Er ist das Okay. Ende, er ist okay, er ist nicht besonders. Es ist ein typischer Mecha-Anime, es ist nicht einer der guten Mecha-Animes. Es ist einfach nur ein Mecha-Anime. Dann es ist okay. Geht Also, so wie alle Mecha-Animes, zuerst ist immer die Action da und dann geht es irgendwie in die Politik rein und dann verlaufen sie sich meistens irgendwie und es wird dann ganz diffus. ja, es klingt für mich jetzt nicht so interessant, muss ich Ja, sagen. zwar halt für mich, ich habe es auch nur deswegen mitgekriegt, tatsächlich, weil ich eben, weil mir war an einem Tag langweilig. Dann habe ich auf Netflix die erste Staffel gesehen, habe ich auf Netflix halt per Zufall gesehen, dass die einen neuen Anime drin haben, dieses Kurokuro eben, und habe dann die erste Staffel durchgeguckt, so direkt gebinged-watched. Ich glaube, das ist auch das einzig Vernünftige. Dann war es aus. Und ja, und dann habe ich jetzt auf die zweite Staffel gewartet, bis die fertig gelaufen ist, habe die zweite auch in einem Tag durchgeguckt, als sie auf Netflix dann war. Und es war nett, sagen. War einfach nur nett, nicht mehr, nicht weniger. Es ist leider nicht besonders gut, da gerade das Ende. Ich bin mal ein Fan von Enden, für mich hängt immer viel vom Ende ab und das Ende ist leider immer sehr typisch japanisch, wo ich sage, das hätte man anders enden lassen können, das wäre besser gewesen. Hätte mir besser gefallen, das wäre nicht so typisch gewesen. Wäre mal cool gewesen, aber gut. Einzige, was ich wirklich interessant finde, ist, obwohl es mal wieder in Japan spielt, ist tatsächlich die UN an sich eher der Hauptschauplatz, also die treibende Politik dahinter. Also es geht um die United Nations immer. Ganz interessant, dass es tatsächlich nicht nur das japanische Parlament ist, was man immer anspricht, sondern es ist tatsächlich mal die ganze Welt betroffen. Tatsächlich das einzige wirklich Interessante. Ja. Ja, Dann. mehr war es, das war es eigentlich auch schon. Mehr habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß, das klang jetzt nicht sehr spannend, aber das war der Anime auch leider einfach nicht. Ja, Der ist vielleicht gibt es echt da im Gedächtnis geblieben. draußen, vielleicht gibt es da draußen zwei, drei Leute, die du jetzt damit überzeugt hast. Dann können sie es ja in die Kommentare Genau. schreiben. Ja, ist ganz einfach. Von der Empfehlung ist es ganz einfach. Wenn du einen Mecha sehen willst und du kennst, hast schon fast alle anderen Mechas gesehen, guck ihn dir an. Wenn nicht, gibt es mit Sicherheit bessere Alternativen. Ich glaube, da ist man mit Gundam bestimmt für ein Jahr alleine. Beschäftigt. Ich Ja, sage ja, also. genau. Na dann, Piktimoni, du darfst. Ja, also ich habe eigentlich auch nicht so viel gesehen, aber jetzt noch kurz ein Nachtrag. Das Studio heißt Colorido, dieses mit den Kurzfilmen. Und bei der She Is, den ich auch noch mal gesehen hatte, ist, glaube ich, auch elementar, dass das ganze Stück so dramenähnlich bisschen aufgebaut ist und du am Anfang nicht genau weißt, worauf dann nachher rausgegangen wird im Konflikt, und dementsprechend ist da halt schon auch noch mal mehr Twistpotenzial beziehungsweise auch Gesellschaftskritik drin, was du ja so nicht unbedingt in Shelter hast. Genau, und dann zu dem, was ich sonst noch gesehen habe. Eigentlich hauptsächlich sehr viel laufendes Zeug, über das ich jetzt irgendwie nichts sagen möchte, weil es sich einfach noch nicht lohnt. Dann drei Folgen Bakemonogatari, wozu eigentlich auch nichts zu sagen wäre. Wir könnten Und über die deutsche Synchro reden, falls ihr die gesehen habt. die habe ich gesehen, tatsächlich. Deswegen habe ich Hammer. überhaupt wieder angefangen, die Folgen zu schauen. Da bin ich ja gespannt, ob sie die gekriegt haben. Das muss ich mir vielleicht fast mal anschauen. Lassig, was war deine Meinung? Ich finde sie in Ordnung. Ich glaube, wenn ich würde es mir trotzdem auf Japanisch angucken. Aber ich finde sie nicht schlimm, muss ich sagen. Ich finde sie in Ordnung. Ja, ist auf jeden Fall anschaubar. Hat mich dazu gebracht, dann die nächsten 2 Folgen in Japanisch zu sehen. Nee, Ja, aber. sehr dafür. Es war eine super Synchro. Sie hat mich dazu gebracht, das in Original zu gucken, ja. Nee, der Punkt ist halt, dass es diese eine Folge online Ja. gibt und die anderen nicht. Und dementsprechend habe ich halt die anderen 2 dann bei Akiva Pass angeschaut und mir nicht die schweineteuren Blu-rays oder DVDs gekauft. Ja, die sind echt teuer. Aber da können wir ja im nächsten Podcast drüber reden. Genau. Und dann habe ich noch 3-mal Angel's Egg gesehen, aber dazu werde ich jetzt auch nichts sagen, weil da noch ein Video kommen wird. Dreimal hintereinander? An verschiedenen Tagen, aber in relativ kurzer Zeit. Ich glaube, alles innerhalb von einer Woche. Ja, das war tatsächlich alles? Ja, das war Oder? alles. Wow. Da bin ja nur noch ich übrig. Ich habe, wie gesagt, ich habe Shelter gesehen, ich habe Verschies gesehen, noch House of Small Cubes. Und dann habe ich endlich oder leider oder wie auch immer Erased von der Liste gestrichen. Den Hype-Anime von vor 2 Seasons, der momentan niemanden mehr interessiert, gefühlt. Wenn du sagst, von der Liste gestrichen heißt, dass du ihn angeguckt hast, nicht, dass du Ja, verworfen hast, ihn anzuschauen. ich hab ihn angeschaut. Und ich sag mal so, ich bin mit der Einstellung reingegangen, dass es so schlimm wird wie Tokyo Ghoul. Das ist wirklich, dass ich am Ende mir in die Hand beiße oder so, weil es mich so sehr aufregt. Und das war tatsächlich nicht der Fall. Ich muss sagen, die ersten 5 Folgen fand ich recht unterhaltsam. Und also auch wenn es mehr so, es hatte so mehr so den Unterhaltungsschaum von dem Code Geass oder Nava oder sowas. Also es war nicht, sag ich mal, hochgeistige Unterhaltung. Aber danach ist der Anime einfach so inhaltlich und vor allem auch inszenatorisch zusammengebrochen wie gar nichts. Das ist wirklich unfassbar. Das ist einfach so absurd schlecht geworden teilweise. So, also nicht so schlecht, sondern billig. Das ist eher das Wort. Es hat mich wirklich aufgeregt, wie simpel der Anime versucht hat, mir irgendwas was vorzugaukeln. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass er mich echt so für dumm verkaufen will an mehreren Stellen. Also das beste Beispiel ist, die haben ja ständig mit diesen roten Augen rumgespielt. Und dann kommt ja der Arbeitskollege von Satorus Mutter ins Spiel. Und du siehst ihn bloß am Telefon und dann dreht er sich um und dann hat er auch rote Augen und Ende der Folge. Und das ist so ein unfassbar billiger und schlechter Cliffhanger. Es hat mich wirklich ein bisschen wütend gemacht, dass der Anime einen so verarschen wollte. Aber gab es auch schon früher, also vorher in der Serie, solche Sachen wie das, Kenya, also der blonde Junge plötzlich mit dem Leere zu sehen, also da sind die Augen mit dem Schatten verdeckt und sowas, was nie aufgelöst wird oder so, sondern es ist halt einfach nur da und Ende der Folge, Cliffhanger, oh, was, er könnte einer der Bösen sein und es ist so wirklich, wirklich billig, muss ich sagen. Und das Sounddesign, muss ich sagen, das war wirklich noch mit das Schlechteste an der Serie, finde ich, also dieses Geräusch, was hier bei diesem, wenn er in der Zeit springt, gebracht wird, das war einfach nur irgendwelche Töne mega übersteuert abgespielt. Und es war echt, echt schlimm. Auch was die Musik anging, die war klischeehaft wie sonst was und immer so, es war irgendwie auch, gab viele Szenen. Wo du wirklich gemerkt hast, dass der Anime dich jetzt zwingen wollte, bestimmte Emotionen zu fühlen, so, wo er wirklich so auf die Tränendrüse gedrückt hat mit der Musik und dann auch noch mit so Flashbacks und so weiter und an dich so angeschrien hat, so, yeah, du musst jetzt traurig sein und sowas und das hat mich ziemlich aggressiv gemacht, könnte ich fast sagen. Hatte nicht Sato auch irgendwo in einer Szene mal rote Augen? Ja, als er die Mutter von Kayo runterschubsen wollte, Und ja, das war, glaube ich, die Szene, wo er rote Augen hatte. Also Ja, das bei mir ist war. schon ewig her. Ja, ich habe es halt erst vor ein paar Tagen zu Ende geguckt. Also, nee. Nee, muss ich sagen. Das war nicht wirklich gut. Also für mich war das Beste das Opening, aber ich mag auch Asia Kung Fu Generation. Ich habe ihn mit einer 2 von 10 bewertet, weil er war nicht komplett scheiße, aber er war schon Echt? Ich größtenteils fand den scheiße. ganz gut. Also ich mochte ihn schon. Ich finde, du hast recht, es wirkt vieles sehr billig, das muss man schon zugeben, weil gerade dieser rote Augeneffekt, der ich finde den gar nicht billig. Ich finde, das ist ein nettes Mittel, wenn man das macht, wenn man den Bösen immer mit den roten Augen. Ich fand das ein ganz cooles Mittel. Fand aber auch, dass sie das einfach so zum Beispiel bei diesem Arbeitskollegen, wie du sagst, dass wir haben, das wirkte da so fehl am Platz. Ich glaube, das wirkt dann, wenn man es binge-watcht, noch viel stärker, wie wenn man, ich habe den episodisch jede Woche geguckt. Ich glaube, wenn man es binge-watcht, wirkt es noch viel komischer. Ja, wenn du eine Metapher hast, dann musst du die halt auch konsequent durchziehen und nicht Genau, dann das halt da muss der einfach. halt auch irgendwie böse sein. Dann Ja. sollte der, also so, das ist halt, das, so wurde der Böse, wurde ja damit quasi vorgestellt. So, der hatte diese roten Augen, das war alles, was man von ihm wusste. Dann wäre es halt irgendwie cool gewesen, wenn sie es nur noch verwenden, wenn sie wirklich auflösen, wer der Böse ist. Und Oder nicht bei allen. irgendwie, oder bei allen, dass das generell die Gefahr ist. Oder so. Aber halt, keine Ahnung, aber dann halt bei dem Arbeitskollegen, wo es hat halt null gepasst. Das kam auch nie wieder vor. Das wird ja auch nicht mehr direkt aufgegriffen. Das war schon sehr komisch. Ich kann mich dran erinnern. Ich habe mich da auch sehr gewundert, was das sollte. Kann Ich ich finde, durchaus verstehen. ja, es fehlt ihm meiner Meinung nach auch an einer Identität, sage ich mal so, weil so wie das Zeitreise-Element ist irgendwie nicht wirklich präsent und wird überhaupt nicht sinnvoll erklärt oder liegt überhaupt keinen Regeln, so von wegen, ja, er kann nur ein paar Minuten zurück in die Zeit, plötzlich kann er mehrere Jahre zurück und erst kann er es nicht kontrollieren und dann doch und dann Ja, da ist ist der es Ex irgendwie. Machina-Effekt ein bisschen zu groß, das stimmt. Ja, das war sowieso, also mehrere Ex Machinas, also Ja, das Ende war auch relativ schwach, wenn nicht zu sagen, komplett bei den Haaren herbeigezogen. ja, das war schon. war halt sehr Klischee, also es war halt sehr sugarcoated, es war halt sehr, oh, ich weiß es nicht, wie ich das nennen soll, es war Plüsch Happy Ending Overkill, Ich fand glaube, ich ich. hätte es besser gefunden, wenn mit der Folge 11 aufgehört worden wäre, als mit Folge 12, weil Folge 12 einfach vor allem Glaube so, ich, weiß. also vor allem Wollen wir kurz logiktechnisch. spoilern, weil ich muss kurz nachfragen, was das Ende von Folge 11 ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie Ich Folge weiß es 11 auch nicht endet. mehr. Ich weiß nur, dass, also das Ende, weiß ich was, womit Folge 11 aufgehört hat, aber im Prinzip ist es ja so, dass er dann, also Achtung, Spoilerwarnung, ach, müsst ihr ja eh nicht schon in den Anime, aber, das Ding ist ja, dass er in Folge 11 wird ja eigentlich nur gezeigt, dass er aus dem Koma erwacht und dass halt quasi alle anderen, seine ganzen Freunde, was aus denen geworden ist und so weiter. Und da wird noch gar, ich glaube, da gibt es nicht mal einen großen Cliffhanger oder so. Aber da ist halt einfach Ich so, er ist jetzt halt so, war so lange im Koma und zala. ja, also ich glaube, ich weiß sogar ziemlich genau, wie Folge 11 endet. Mir hat, glaube ich, auch Folge 11 als Ende würde mir auch besser gefallen, weil, genau, das ist das, was ich meinte, dann wäre es kein so Happy End Overkill gewesen, dann wäre trotzdem irgendwo ein Happy End draus geworden, weil er erfüllt sein Ziel ja schon in Folge 11, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das wäre schon schön gewesen. Ja, Aber Folge 12, das war halt dieser Happy End Overkill. Das ist halt, man ist davon abgesehen, dass er sich, wie du schon ansprichst, das Zeitreise-Element unterliegt leider keinen Regeln. Ich finde es nicht schlimm, dass es zuerst nur ein paar Sekunden sind und dann ganz viele Jahre sind. Das finde ich, das wäre okay gewesen, wenn man erklärt, dass wenn es ein traumatisches Erlebnis ist, dass das verstärkt wird und er es aber dann trotzdem nicht direkt kontrollieren kann, sondern wirklich nur, wenn irgendwelche traumatischen Erfahrungen sind, dass er dann zurück kann. Und er kann es halt wirklich irgendwann, er kann es nicht direkt kontrollieren, aber wenn er dann nicht zurückgegangen wäre in gewissen Situationen, wäre der Anime halt einfach schon nach Folge 3 oder 5 wahrscheinlich ausgewählt. Einfach die Story fertig wäre. Ich weiß, was du meinst. Das ist sehr schade. Und das ist auch tatsächlich sehr schade, dass er in seinem Kinderkörper irgendwie, wir lassen jetzt mal wirklich den Pedo-Aspekt raus, dass er da wirklich sich teilweise einfach nicht wie ein Erwachsener verhält. Er ist im Kinderkörper, er soll aber den Kopf seines 29-jährigen Ichs noch haben, dann weiß ich, dann müsste er sich ganz anders verhalten zum Teil. Also das ist. Da gebe ich Ja, dir schon recht, das ist sehr das fällt schwierig. halt mega raus, sage ich mal so, aus der Welt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also Folge 10 endet ja damit, dass er quasi ertrinkt und das wird offen gelassen. Und Folge 11 ist halt Koma und Koma, Koma und endet damit, dass der Lehrer Satoru aufs Dach bringt. Ach, dann fand ich Siehst sogar du? das Ende von Folge 10 noch besser. Ja, Also, weil ich bin, ich genau. glaube, dass er, also ich sag mal so, wenn man das mit dem Dach noch rausgelassen hätte, dann wäre das ein, sag ich mal, ein runderer Abschluss gewesen, so von wegen, das ist nicht so, das nicht vor allem, also das Problem an Folge 12 ist ja, dass es halt einfach so unglaublich wenig Sinn ergibt, was da passiert. Also in allen möglichen Dingen. Also, dass sie aufs Dach kommen, okay. Ja, es Dass gibt. aber auf dem Dach ein Tor gibt, was sie öffnen kann, dass dann die dort unten stehen mit Ach, da ihrer, mit gibt es ein ihren. Tor. Ja, die sind da auf dem Dach, Da was gibt es vielleicht kein brusthoch Tor. ist und da doch, da gibt's ein Tor mit einer Öffnung, wo Satoru rausfällt. Sie kommen aufs Dach. Das war die Selbstmordsprungtür. Genau, die Selbstmordsprungtür. Ein Es war Tor, da was sie echt öffnen eine können. Tür. Ja, kannst du gerne nochmal nachgucken, aber da ist wirklich eine Tür, wo, also nicht Muss eine ich nochmal Tür, eher so anschauen. ein Gitter, ein Gatter oder sowas. Was du aufmachen konntest oder sowas. Es sei denn, es muss ein Gatter gewesen sein. Es sei denn, der Lehrer hat das wirklich aufgesägt oder so und dann noch extra ein Scharnier dran gemacht und sowas, aber. Guck jetzt mal kurz. Yes, ich guck kurz nach, was mich interessiert, während wir da gerade drüber reden. Das macht's Ja. Und dann haben sie natürlich alles geplant, dass der Lehrer oben ist und dann haben sie da ihr Sprungkissen unten da und das war alles einfach so. Es war so übertrieben, vor allem auch so in Ach, dieses. tatsächlich, da ist echt eine Selbstsprungtür, die da überhaupt keinen Sinn macht. Ja, das war einfach alles, da sind einfach so, das nochmal so viel zusammengekommen, was einfach nicht gepasst hat. Also dann ist es ja quasi zu Ende. So, die haben den Mörder gefasst, aber dann kommen nochmal 8 Minuten Zusammenschnitt, von wegen, was er danach gemacht hat. Er ist ein erfolgreicher Manga-Autor und trifft dann noch seine. Hier dieses Pizza Girl und Ja, das ist das, was ich meinte mit Happy End Overkill. Also, du musst vielleicht im Podcast auch vorher unbedingt eine Spoilerwarnung einspielen, weil das ist das komplette Ende, wir hier gerade spoilern. Für Leute, die den Anime sehen wollen, weil ich finde ihn sehr gut. Der ist auch generell nicht schlecht. Ich finde, es ist keine 2 von 10. Ich finde, so wie es im Forum sagt, ich finde, er ist schon eine 7 von 10. Ich finde es. ich habe ein 3. Ich mag ihn. Im Endeffekt, zum Spoiler. Ich fand zum Beispiel für mich, gibt es zwei mögliche Enden, wann ich den Anime schon beendet hätte. Einmal nach Episode 6. Das ist nämlich der Moment, an dem sie die Kaori retten. Denn ich finde, ich glaube, dass es in Episode 6 ist. Denn ich finde genau bis zu dem Punkt hin, dass es sich nur um, ich weiß, ob sie Kaori heißt, das Mädchen im roten Parka, die tragende Kao. Hauptkao, Kayo. Kaio, genau, die mittragende Titelheldin im Endeffekt für den Anime. Ich finde das quasi, dass es mit deren Rettung entweder auf hätte hören können. Dass man sagt, man macht, weil das war für mich zum Beispiel, das war die ersten 6 Folgen, das war der einzige, das war mein Motivationsgrund zu sehen, schafft er es, sie da rauszuholen. Jetzt kann man sagen, natürlich schafft es, weil das ist ein Anime und der wird mit Sicherheit nicht auf einer schlechten Note enden. Das ist ja der Sinn, war es zu finden, sondern das hat mich interessiert. Wie geht's dem Mädchen? Das fand ich, das hat der Anime bei mir geschafft, dass mir die Person wichtig war. Und das, oder wenn man es da nicht will, sondern wirklich das weiterlaufen lässt mit diesen anderen Mädels, die zweite Möglichkeit. Nach Episode 10 aufzuhören, weil ich finde, es wäre tatsächlich gar nicht so unpassend gewesen, wenn er stirbt, aber es schafft, sein Ziel zu erreichen, nämlich dass alle anderen sicher sind. Dass er da ertrinkt, das hätte ich gar nicht so schlecht gefunden, weil es wird, glaube ich, auch nie erklärt oder nur ganz schlecht erklärt, wie er gerettet wird. Ich glaube, der Lehrer rettet ihn, ich bin mir ganz Es sicher. wird nie gesagt, dass er ihn rettet, aber Aber es wird impliziert angedeutet, irgendwie es so. gibt keine andere Möglichkeit, als Genau, dass er ihn gerettet hat, weil sonst er wäre ertrunken und jemand anderes schien es da war niemand da vorbeizukommen. und das war nur der Lehrer. Und ich glaube, er sagt es auch implizit irgendwo, wenn sie dann unterwegs war, von dem Dach und der Selbstmotor abgesehen. Das Ja. hätte ich besser gefunden. Deswegen, ich habe mich auch schon nach Episode 6, bin nach Episode 6 gefragt, was macht ihr denn jetzt noch? Für mich ist jetzt eigentlich alles gut, mich interessiert gerade nichts anderes mehr. Das Mädchen ist sicher, passt, ich bin zufrieden. Nach Episode 10 habe ich mir gedacht, jetzt könnte man es enden. Es wäre sehr geil, wenn der Anime die Eier hätte zu sagen, okay, und am Schluss töten wir den Hauptcharakter. Quasi so, Naja, es diese. basiert ja auf einem Manga, weißt du, da ist ja auch Ja, ich schwierig. weiß. Trotzdem hätte ich es cool gefunden. Egal. Ich hätte es halt cool gefunden. Ich fand diese Episode 12, Das war mir zu viel Happy Ending. Dieses so, der Lehrer wird gefasst, dieser Selbstmordversuch, das wirkte schon sehr, sehr strange. Bin ich voll bei euch. Ob der jetzt ein erfolgreicher Manga-Autor oder nicht, das ist mir wurscht. Das war schon klar, dass es, sobald er überlebt, war klar, dass halt noch irgend so ein Nachklang kommt und dass er natürlich sein Leben auf die Beine kriegt und alle seine Ziele erreicht und schlagt mich tot. Ja, schon klar. Aber zum Beispiel, dass er am Schluss dann auch noch das Mädchen wieder getroffen hat und lauter so Zeug, wo ich mir so, Ja, war nicht nötig. Und das macht auch keinen Sinn. Die ist eigentlich immer noch 29 und sie ist immer noch 16. nee, es ist 2010, wo er dann am Ende ist. Dann ist er wie alt? Ich weiß nicht, wann fängt der Anime an? 32 ist er dann. Nee, 33. Es ist eigentlich völlig egal. Sie ist immer noch Ja. so viel jünger, dass einfach dieses Coupling keinen direkten Sinn macht. Ja. Warte, sie ist 29, er ist 16, das sind 13 Jahre Unterschied. Andersrum. Sie ist 17 und er ist Ich glaube, er 33. geht nach Verhalten, nicht nach. Ach Nein, so, nein, nein, ich ja, hab's gesagt. Sie ist 16 und das kannst du auch er ist sagen. 29, sie ist 16. Das ist ja wurscht, aber es sind 12 bis 13 Jahre Unterschied. Und auch wenn es das gibt und Liebe Grenzen überwindet, das ist ein sehr komisches Pairing. Und das Problem, das ist hier ein bisschen, finde ich, auch ein Anime- oder ein Manga-Problem. Hier vor allen Dingen, er wird nicht dargestellt optisch wie ein 30-Jähriger, sondern er sieht optisch auch aus wie 17, wie Anfang 20, Mitte 20. Das gilt nicht nur für ihn, sondern ja auch zum Beispiel für seine Mutter oder selbst der Lehrer ist, der sieht ja am Anfang, wo die Mutter ersticht, deutlich jünger aus als am Ende, wo er dann im Koma Satoru quasi befreit. Wobei das unterschiedliche Zeitlinien sind, Ja weiß klar, man ja aber nicht, ich aber es ist finde, er trotzdem sehr sieht inkonsistent. schon, na doch, ich finde schon, ich finde, der Mutter sieht man an, dass sie definitiv älter ist und ich finde auch den Lehrer sieht man sehr gut an, dass er einen älteren Charakter spielt. Ich finde, den sieht man beiden an, das sind erwachsene Menschen, Ja, der die irgendwie Lehrer voll schon, im aber Leben stehen. das Ich Ding finde ist auch die Mutter. Aber der Hauptcharakter nicht. Und das ist so blöd für das Pairing, weil das macht es halt, dass man das leichter shippen kann. Dass man, ja, der sieht ja noch so jung aus und natürlich, aber der Typ ist halt irgendwie, weiß ich nicht, der ist fast 30. Ja. Mit fast 30 nicht aus wie mit 16, 17. Kein 17-jähriges, 16-jähriges Mädchen steht total auf einen 29-Jährigen. Das kommt halt echt selten vor. In den meisten Fällen wirkt es immer ein wenig creepy. Finde ich. Ja, dann sind es ja ein paar Jahre später, dann kann das ja ganz anders sein. Ja, dann ist es rechtlich legal. Das ist ja dann eigentlich auch schon alles, dass wir dann sagen, sie ist 18, jetzt ist es auch rechtlich legal, wenn sie miteinander. Ich glaube, sie hätte schon mit 16 verheiratet werden können in Japan, mit Ja, in Einverständnis der Japan, Eltern. ja, mit Kannst du. Einverständnis der Eltern geht in Deutschland auch. Kann auch mit Deutschland ab 16 heiraten, wenn die Eltern dazu ihr Einverständnis. Ich glaube, Männer müssen in Japan 18 sein. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber das kann ja jemand in die Kommentare schreiben. Ja, kann sich ja irgendwer, der schlau ist, das mal machen. Ja, aber Aber das ist bevor zu viel Happy End. ihr Erased schaut, würde ich etwas empfehlen, das ebenfalls ein Zeitreise-Element hat, ein sehr, sehr gutes Ende und auch ein Opening von Asia Kung Fu Generation, nämlich Tatami Galaxy. Ich möchte kurz erwähnen, ich würde Erased nicht gucken wegen einem Zeitreise-Event. Ich finde nicht, Eben, dass es der also zentrale Punkt ist. Das ist der nur hat. Mittel zum Zweck. Nicht, das ist nicht wie, ich finde, als Vergleich auch Zeitreise-Event Steins Gate. In Steins Gate, finde ich, ist dieses Zeitreise-Element ein sehr zentraler Dreh- und Angelpunkt von dem Anime. Das ist sehr wichtig. Und Aber das ist ich bei finde, in Erased überhaupt Erased nicht der nicht. In Fall. Erased ist es Mittel zum Zweck für die Geschichte. Eigentlich ist es sogar einfach nur ein Plot-Device, um die Geschichte vorwärts zu bringen, weil sie sonst einfach schon viel früher geendet hätte. Ich habe mir vorgestellt, wie der Autor so beim ersten diese Geschichte ohne das Zeitreise-Element anfangs geschrieben hat. Und so beim ersten Versuch war es einfach nur ein Krimi, oh, da stirbt dieses Mädchen oder ist alleine und so weiter. Und Satoru will sie retten und dann merkt sie, ah nee, das funktioniert nicht und schmeißt das so weg und macht den zweiten Versuch, wo er sie rettet und schmeißt den auch weg. Und dann beim dritten Versuch merkt er, ey, das reicht alles nicht für eine eigene Geschichte, aber ich könnte es verbinden mit einem Zeitreise-Element. Und so ist dann Erased entstanden, so habe ich mir das immer vorgestellt, weil es halt auch so lose irgendwie zusammengewürfelt wirkt teilweise. Also nicht nur so übergreifend, weil ja die Gegenwart, in Anführungszeichen Gegenwart, auch so fast gar nichts mit der Handlung in der Vergangenheit zu tun hat, sondern halt auch, dass der Anime so unfassbar schwankt teilweise in der Stimmung. Also mal will er so so mega düster und ernst und oh, wir behandeln hier gerade das Thema Kindesmisshandlung und dann ist er dann ein paar Szenen später, ist er halt versucht, lustig zu sein. Und das war auch so ein Teil, wo ich mir dachte, dass einfach der ganze Anime sehr, sehr inkonsequent und sehr, sehr, ja, der hatte einfach keine richtige Identität, sage ich mal so, meiner Meinung nach. Das war einfach irgendwie nichts Ganzes, so, also. Er versucht halt zwei Handlungsstränge, also zwei Zeitstränge parallel zu erzählen, mehr oder weniger. Aber die haben an sich nicht genügend miteinander zu tun. Das ist irgendwie, wirkt wie zwei separate Geschichten. Wirkt nicht wie ein Handlungsstrang, der durchgehend geknüpft wurde, wo es sagt, weiß nicht, das wirkt sehr komisch, da stimme ich schon zu. Jetzt Ja, zum wir da. Beispiel auch am Ende, weiß man, weil ich es jetzt gerade sehe oder was mir gerade einfällt, das ist ja die Kaio. Kommt ja am Ende auch und ist ja dann mit irgendeinem seiner Freunde zusammen, was null passt. Das Was passt null? tatsächlich. Doch, Nein, das weil, passt überhaupt nicht. doch. Das Ich passt habe. gar nicht in die Story rein. Das passt, weil nämlich dieser Freund und Kayo, also dieser andere Freund war neben dem blonden Kind nämlich der einzige, was auch im Bus saß und auch alleine mit Kayo. Also es ergibt voll Sinn. Ja, Nein, das ergibt. das habe ich nämlich extra drauf geachtet, dass das Sinn ergibt. Wann sollte das gewesen sein, dass die alleine im Bus saßen und deswegen sind sie zusammen? Nee, die haben doch Kayo in dem Bus versteckt vor ihrer Mutter. Ja. Ja, und da war halt auch immer jemand da und da war halt auch einmal halt wie auch immer diese Nebenfigur heißt, die Trap. Weil Ja. sie sieht ein bisschen aus wie mich, die Trap. So, die war auch mit der allein. Und sie war halt auch die einzige Person neben Satoru und Kenya, die davon wusste, dass Kayo dort in dem Bus ist. Ja, es macht trotzdem keinen Sinn. Auch wenn sie da allein, es macht trotzdem keinen Sinn im Anime, weil Kaio am Ende weg ist. Kaio wird rausgenommen, indem sie irgendwo anders hinkommt. Damit, ich weiß nicht mehr wo. Aber die ist weg. Also Vielleicht haben das sie macht sich null Briefe Sinn. Nein, das macht geschrieben. null Sinn. Darf ich euch Es tut mir leid, unterbrechen? also dieses Coupling macht null Sinn im Anime. Das macht echt keinen Sinn. Müsst ihr euch Ja. über so Kleinigkeiten streiten, wenn der ganze restliche Zeitreise und alles Mögliche schon so wenig Sinn ergibt? Nein, das Ja, ist das weil Allerwichtigste. ich finde tatsächlich, dass es nicht gerade unwichtig ist, weil ich finde, das zeigt sehr gut, dass der Anime nicht weiß, was er mit seinen Charakteren manchmal anstellt. Das in meinen Augen, so als Guck-Empfehlung, wenn man Erased, also ich würde Erased empfehlen, und ich finde, man sollte auf jeden Fall, selbst wenn man es nicht ganz anschaut, die ersten 6 Folgen gucken. Weil ich finde die ersten 6 Folgen gut gemacht, die gefallen mir alle durchgehend, die waren interessant. Und ich finde eben, er schafft es einen Kaio näher zu bringen, dass man sich quasi um Kaio auch sorgt. Weiß nicht, das. Mir so ging es meinen Freunden, die ihn geguckt haben, und ich finde echt, diese ersten 6 Folgen waren sehr gut. Und danach kann man den Anime eigentlich auch sogar einfach abbrechen und sagen, Basti, bin fertig. Man muss diese letzten 6 Folgen oder wann auch immer das mit Kaio durch ist, gar nicht gucken eigentlich. Ich würde sagen, man muss ihn nicht gucken, aber wenn man ihn schaut, muss man ihn so schauen, wie Georg es gerade beschrieben hat. Ich finde, man muss ihn nicht gucken, aber wenn man ihn schaut, muss man ihn mit ganz viel Alkohol gucken und sich drüber lustig machen, weil ich kann ihn nicht ernst nehmen, weil ich finde, an dem Punkt, wo man anfängt, ihn ernst zu nehmen, fällt er in sich komplett zusammen. Also sowohl inhaltlich als auch von der Präsentation. Ich muss gerade an diese eine Szene denken. Ich glaube, Folge 7 oder 8 ist es, wo Kaio wegkommt und halt die Mutter irgendwie sie halt wieder zurück zu ihrer Mutter bringt, nachdem sie tagelang Kaio im Bus versteckt haben. Und ja, die Mutter labert irgendwas und dann stellt sich halt Satoru so hin, so wie Phoenix Wright, und sagt so: Nein, das ist nicht so. Aber wirklich original so hin. Das war schon. Das ist so, so viel unfreiwillige Komik da drin teilweise. Ach, nee, also ich kann Erased überhaupt nicht empfehlen. Es gibt so viele bessere Anime mit ähnlichen Thematiken oder, also wenn man Zeitreise-Element angucken will, dann Tatami Galaxy, Steins Gate, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, es gibt sicher noch andere, gibt genügend Auswahl und wenn man, weiß nicht, wenn man Kinderdetektiv haben will, kann man ja auch zu Detektiv Conan gehen, also. Oder dem uralten Abriss von Conan Holmes. Kam damals in Manga-Form, 9 Bände, dann ist eingestellt worden. Ja, also ich weiß nicht, ich kann es nicht empfehlen. Es gibt so viele bessere Alternativen, meiner Meinung nach. Ja. Nun, das war alles, was ich gesehen habe. Halt noch Versus und House of Small Cubes, aber darüber Die haben wir man ja schon beide auch geredet. unbedingt anschauen sollte. Die man unbedingt anschauen sollte. Ja, da sind wir ja schon am Ende. Ja. Also, dann bedanke ich mich für die rege Diskussion und könnt eure letzten Worte wieder an die Zuschauerschaft richten. Ist gut, dann sage ich meine letzten Worte. Wie immer, nehmt keine Drogen. Dann ich hoffe, dass Leute bis zum Ende zugehört haben. Ihr könnt ja eure Meinung zu Erased in die Kommentare schreiben. Ihr könnt es auch lassen, was euch lieber ist. Und ja, dann bis zum nächsten Podcast, wo es darum geht, Geld und Anime und Geld für Anime bezahlen und sowas. Machen wir das, sollte man das tun und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.